Die Guanches der Kanarischen Inseln waren groß, weiß und blond. Sie wurden von den Iberern vernichtet, nachdem Spanien sich dieser Inseln bemächtigt hatte. Die Guanches waren Hyperboreer und der Hass, den die einheimischen Halbinsulaner für sie empfanden, ist genau derselbe, den sie für die Germanen und Goten fühlen. Auch die Juden waren auf die Kanaren gelangt und auf die Balearen. Auf Palma de Mallorca nannte man sie Chuetas. Dieser seltsame Name könnte eine Verkleinerungsform von Chuya sein, der im Dialekt von Mallorca Schwein bedeutet. Andere sagen, dass Chueta Chueta heißt, so viel wie kleiner Jude, oder Chuco aus dem Spanischen oder Chuete aus dem Französischen, ein Ruf, mit dem man Hunde herbeilockt. Die 300 Chuetas-Familien leben geschlossen in einer einzigen Straße, die aus diesem Grunde die Straße genannt wurde. Blasco Ibáñez hat ein Buch über die Chuetas, die Toten befehlen, geschrieben. Es wurde auch ein Werk mit der Liste der bekehrten Juden veröffentlicht, in dem versichert wird, dass sie weiterhin praktizierende Juden geblieben waren, die Balearen-Synagoge. Die Chuetas haben die gesamte Produktion dieser Ausgabe aufgekauft. Der Politiker und spanische Premierminister Miguel Maura war ein Chueta. Auch der Geschichtsschreiber über die Eroberung Perus, Pedro Gutiérrez de Santa Clara, stammte von Juden ab, sowie Fernando Rojas, Verfasser des Buches »Die Kupplerin«. In der Mitte des 17. Jahrhunderts durchzog eine Flut von Pseudomessianismus die marane Welt von Holland und Antwerpen. Im kabbalistischen Jahr 1666, dreimal die Sechs, glaubte man, dass der Messias in der Gestalt von Sabbatai Zevi verkörpert sei. Das Vorgefühl von Menasse ben Israel von der Auffindung zweier verlorener Stämme in der neuen Welt hatte dazu beigetragen. Der Betrüger fand in den Maranen seine treuesten Anhänger. In London, in Portugal, in Hamburg leistete man Eide auf den Messias. Junge Juden führten Tänze in den Synagogen auf, grüne Gürtel tragend als das Wahrzeichen des Messias. In Amsterdam hatten sich Rabbiner wie Isaac Aboet de Fonseca und Rafael Moses Aguila begeistert angeschlossen. Der rationalistische Philosoph und Arzt Benjamin Musafia vergaß seinen Glauben und schloss sich auch der Bewegung an. Selbst Spinoza, Philosoph sephardischer Herkunft, interessierte sich für den Messias. Millionäre wie Israel Pereira reisten nach Levante, um sich ihnen anzuschließen. Bis dieser abtrünnig wurde, den Bruch der Spannung hervorrufend, jedoch nicht die Hoffnung des messianischen Judentums zerstörend. An diesem Punkt erscheint es uns gut, Asher Ginsberg alias Achat Ra'am, das auf Hebräisch der Einzige seines Volkes heißt, in Erinnerung zu bringen. Im ersten Teil dieses Werkes haben wir darauf verwiesen, dass man ihm den Text der Protokolle der Weisen von Zion zuschreibt. Er war ein in Russland geborener Jude und stammte aus einer orthodoxen und sehr bekennenden Familie. Während Theodor Herzl alias Benjamin Seft und Max Nordau alias Südfeld mit einer Heimat für die Juden in Angola oder Uganda einverstanden gewesen wären, wo sie ihnen 1903 von den Engländern angeboten worden war, hatte er eine solche Möglichkeit gerade heraus abgelehnt. Herzl starb auf mysteriöse Weise und Nordau entging wie durch ein Wunder einem Attentat. Ginsberg starb wie ein Mystiker in Jerusalem, wo ihn der hohe englische Beauftragte, Sir Herbert Samuel, ebenfalls Jude, jedes Mal besuchte, noch bevor er sich zur offiziellen Residenz begab, wenn er nach Tel Aviv reiste. Sowohl Herzl wie Nordau waren Kinder des 19. Jahrhunderts und ihr Zionismus könnte viel mehr als eine Wiedergabe der Einführung der 19. Nationalitäten, der rationalistischen, freimaurerischen, demokratischen und republikanischen Schöpfungen erscheinen, die von den Juden begünstigt wurden. Aber Achat Ha'am war etwas anderes. Sein Zionismus war symbolisch und geheim. Er neigte dazu, einen strahlenden und dauerhaften Mittelpunkt im irdischen Chakra eines wiedereroberten Jerusalems zu schaffen, der es ermöglichen könnte, auf einmal und für immer das ganze Israel zu verbinden und von da aus die Eroberung des Universums für die Gegenrasse des jüdischen Übermenschen vorzunehmen, der den Gegenavatar des Herrn der Finsternisse verkörpert und damit den Zyklus der messianischen Prophezeiung schließt. Wir können sagen, dass heute Menachem Begin der treue Nachfolger von Ginzberg ist, der einzige seines Volkes, auch wenn die Meinungen weiter geteilt sein werden zwischen der Notwendigkeit, den zionistischen führenden Gipfel in Jerusalem einzurichten oder von den mächtigsten Hauptstädten des Planeten aus weiter zu regieren. Am wahrscheinlichsten ist, dass sie sich bereits in unterirdischen Zufluchtsstädten unter dem Meer, vielleicht außerhalb der Erde, befinden und wie immer das unerschaffene Licht der weißen Götter mit ihren Schatten verfolgen. Man wird erkennen müssen, dass Achat Ha'am nur auf der Höhe eines Esras oder eines Nehemias steht, die sich zu ihrer Zeit daran machten, mit den Gesetzen des Gegenblutes auf künstliche Weise, wie wenn jemand einem Goyim schafft, ein auserwähltes Volk zu erfinden, ausgehend von einigen verstreuten Bastardenstämmen, über und über vermischt, mit nicht mehr als 6000 Juden an der Hand, von denen nur 1800 Männer waren und der Rest aus Frauen und Kindern bestand. Insgesamt umfassten die verstreuten Juden im babylonischen und persischen Imperium etwa 2 Millionen. Aber diese prophetischen Menschen gehorchten Befehlen des Archetypen und zwischen 458 und 445 vor Christus galvanisierten sie dieses Konglomerat von sich selbst ausruhend, um den Pakt mit ihrem Demiurg mittels eines felsenfesten Eides einzugehen, den Achat Ha'am, der einzige seines Volkes, 2500 Jahre später mit den Protokollen der Weisen von Zion durch den mystischen und symbolischen Zionismus erfüllen sollte. Und die danach der Terrorist Menachem Begin mit seiner Horde von Anhängern vorantrieb, die nötigen Schritte tat, um die rituellen Verbrechen zu begehen, jedes Mal, wenn er es konnte, genauso wie die jüdische Tradition es vorschreibt. Für diejenigen, die diese Seiten lesen werden, wiederholen wir einmal mehr, dass hier weder Hass noch Erregung vorliegen, aber doch Leidenschaft, weil dieses Werk der Höhepunkt eines in den Jugendjahren begonnenen Kampfes ist, den wir bis zum Aufbruch dieser zweiten Erde fortsetzen werden. Deswegen bekunden wir unsere Bewunderung für den stolzen Feind dort, wo er seine riesige Größe zeigt, wie im Falle Asher Ginzbergs und Menachem Begins. Wie weit entfernt befinden sich diese Gegenspieler von den zwergenhaften Ausmaßen der verräterischen Arier an ihrem Schicksal, ihrem Blut und ihren göttlichen Vorfahren? Wir wünschten uns nur, ein Ausmaß erreichen zu können, das demjenigen dieser Feinde ähnelt, um an Höhe auszugleichen, was sie an abgründigen Tiefen erreichen. Das Universum vom fünften Himmel an abwärts braucht diese heldenhafte Mühe. Anderenfalls wird alles verloren sein und der Kampf und das Opfer unseres Führers werden umsonst gewesen sein. Die Juden bezeichnen den Nichtjuden als Goy in der Einzahl, als Goyim in der Mehrzahl. Die nichtjüdische Frau nennen sie Goya in der Einzahl und Goyor oder Goyos in der Mehrzahl. Möglich, dass der Maler Goya mit seinen Esperpentos, also Wunderlichkeiten, etwas damit zu tun hat. Die Bedeutung dieser Ausdrücke ist so verachtend für die Nichtjuden, wie es die Bezeichnungen Maranne und Chuetas für die Juden durch die Heiden sind.